Wie muss man den Zehnten entrichten? Den Zehnten muss man von jenen Dingen und auf jene Weise entrichten, die am jeweiligen Ort üblich sind. Das ist eine weite Spannweite, große Spannweite, Art und Weise und was üblich war an jedem Ort. Jedenfalls muss jeder Christ soweit möglich für den angemessenen Unterhalt der Diener des Altares sorgen und für die Kirche dadurch die Oberherrschaft Gottes über alles anerkennen, die man eben auch zum Kult beiträgt, wenn er kann.